So, hallo. Wir sind Ach, das Triumvirat für historisch angehauchte Humorvermittlung. Das sind im Einzelnen Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. So, und wir wollen euch heute etwas über Geschichte erzählen. Stimmt's? Ach, echt? Ach. Genau, eigentlich müsstet ihr jetzt an dieser Stelle ein Intro hören, aber Leute. Leute, wenn wir dann mal unsere Patreon-Kampagne am Laufen haben und dann können wir da vielleicht nochmal drüber reden. Oh, neuer Rekord. Weniger als Minute und schon Patreon erwähnt. Nee, ich glaube, das ging tatsächlich schon schneller. Bin ich überzeugt. Ja. Sollen wir erklären, wie es läuft oder meint ihr, das finden die Leute schon raus? Ich glaube, für die erste Folge ist es doch ganz gut, das mal zu erklären. Also, ich habe mir ein Stück Geschichte, um zu, genau zu sein, ein Stück deutsche Geschichte. Ich. Es geht schon los, ey. Ich sollte vielleicht ein bisschen Bier trinken, um ein bisschen lockerer zu werden für so einen ersten Podcast. Das Schlimme beim Jürgen ist, dass es keine Nervosität ist, sondern einfach diese überquellende Freude, die er empfindet. Jürgen hat sich ein Stück deutsche Geschichte herausgesucht, das aufgrund humoristischer Eigenschaften oder einer lustigen Geschichte hervorsticht, wogegen wir beide gar keine Ahnung davon haben, um was es geht oder was passiert. Es hieß, es gebe Pizza und das Bier. Das hast du sehr schön gesagt. Ich hoffe, ich werde der hohen Erwartung gerecht. Und vielleicht fangen wir auch einfach mal an. Wollt ihr noch irgendjemand grüßen, bevor es losgeht? Ich habe keine Erwartung. So, wir haben den Point of No Return haben wir erreicht. So, alles, was jetzt kommt, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Das ist übrigens ein schöner Slogan. So, am 6. April 1945 um 20.30 Uhr gehen Captain-Leutnant Karl Adolf Schlitt und 50 Mann Besatzung an Bord von U-1206. Das ist ein U-Boot. Das kommt jetzt gleich im nächsten Satz. Aber ich bin mir sicher. Der Zweite Weltkrieg ist schon fast vorbei, als das Nazi-U-Boot an einem bewölkten Abend von Kristiansand aus in See sticht. Es ist der erste Einsatz des 27-jährigen Schlitt als U-Boot-Kommandant. Wir fahren nach Malle. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo Kristiansand ist, aber da ist noch verdammt. Das ist sehr weit nach Malle. Nach 8 Tagen auf und unter See, ganz nahe der schottischen Küste, kommt es dann, wie es kommen muss. Loch Ness. Ich sehe in erwartungsfrohe Gesichter. Schlitt sagt zu seinem leitenden Ingenieur, L.I., also leitender Ingenieur, L.I., ich gehe mal einen braunen Stern schießen. Ich weiß nicht, was ich geiler finde. L.I., so männliche U-Boot-Fahrer. Lilly. Ich geh mal kurz einen braunen Stern schießen. Ich habe das jetzt nur aus dramaturgischen Gründen zweimal gesagt. Ne? Er geht kacken. Er geht kacken. Okay. Mhm. Ja, aber das ist vielleicht auch einfach Seefahrer-Jargon. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Ich war nicht beim Militär. Ich kenne mich da nicht so aus. Jetzt ist es knapp 60 Meter unter dem Meeresspiegel gar nicht so einfach, einen braunen Stern zu schießen. Hinter einer U-Boot-Toilette steckt jede Menge ausgefeilte Technik. Gedanken, die ich mir noch nie gemacht habe. Erstens U-Boot kacken. Das ist sehr gut, Dominik. Das ist sehr gut, dass du dir doch keine Gedanken gemacht hast, weil jetzt kann ich dir richtig was beibringen. Ja, danke. Deshalb hole ich zum besseren Verständnis vielleicht einfach mal kurz aus. Während man zu Wikingers Zeiten einfach mit einem Tau in der Hand über die Reling exkrementierte, wussten schon die Segler im 17. Jahrhundert um die Vorzüge eines ordentlichen Donnerbalkens. Sie hatten vorne am Bug kleine Boxen, auf die man sich setzen und seine Notruf verrichten konnte. Diese waren so intelligent konstruiert, dass der normale Wellengang die Funktion einer Spülung erfüllte. Tricky für das 17. Jahrhundert. Könnte ich bitte ein animiertes GIF davon haben? Ich bin fast sicher, das gibt's schon. I need that. Die beruhigende Nachricht, heute dürfen Fäkalien auf hoher See übrigens nur, also tatsächlich auf hoher See abgelassen werden. Also das heißt mindestens 12 Seemeilen vor der Küste. So, das finde ich eigentlich schon mal ziemlich beruhigend. So, jetzt wenn ich auf die nächste Seite komme. Darf ich Zwischenfragen stellen? Hast du dich gemeldet? Wie viel ist eine Seemeile in echten Meilen? Hast du das jetzt ernsthaft mich gefragt? Bitte. Können wir das später noch googeln? So oder so. Auf einem U-Boot herrschen diesbezüglich natürlich besondere Bedingungen. Zum einen ist der Wasserdruck ein echtes Problem für alles, was du über Bord kippen willst. Zum anderen musst du dir gut überlegen, ob du lieber Gewicht einsparst und die Schoße direkt ins Meer pustest. Oder ob dir dann das Risiko zu hoch ist, dass ein paar Klopapierfetzen und Kackebröckchen deine Position verraten. Oder schlimmer noch, der ganze Scheißapparat verstopft. Tatsächlich haben die Deutschen schon recht früh Klopapier erfunden, das sich bei Kontakt mit Wasser rasend schnell auflöst. Ja. Ich stell mir gerade die Forschungsabteilung dafür vor. So, wir haben den Durchbruch. Wir haben es geschafft. Gott, wir haben den Durchbruch. Was haben Sie erreicht? Haben Sie eine neue Waffe erfunden? Nein, viel besser. Wir haben dieses Stück Klopapier erfunden. Was tut es? Vergiftet es Leute? Schaffen wir es damit, die Weltherrschaft anzureißen? Nein, es löst sich auf. Rufen Sie sofort den Führer an. Ich stelle mir gerade die Jagd auf Roten Oktober vor, nur mit dem Clou, dass quasi das feindliche U-Boot entdeckt wird, weil Klopapier aufsteigt. Da wurde geschissen. 3 Torpedos auf 12 Uhr. Ich sehe ein Exkrement. Und gibt es ein Exkrement-Sonar? Ein Exkrement. Was ich mich eigentlich frage, ist, wo ist dieses Klopapier heute? So. Ich meine, wenn die das 1945 schon erfunden haben, was ist daraus geworden? Wie geil wäre das eigentlich auf einer Party, wenn du Klopapier hinhängen würdest, was sich bei Kontakt mit Flüssigkeit auflöst? So ab, ja, keine Ahnung. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht ein bisschen, ja, ne, leichte Flüssigkeit. Ich lese dann mal weiter. Wir sollten mal weitermachen, ja. Ihr seht, das Thema ist kompliziert. Der Logos auf dem britischen Erste Weltkriegs-U-Booten der Klasse E war, sorry, aber das muss jetzt sein, so beschissen, dass der Kapitän der HMS E35 lieber nachts zum Scheißen auftauchte, als seinen Männern die komplizierte Bedienung der Bordtoilette zuzumuten. Das hatte immerhin den Vorteil, dass die Bordklos als zusätzliche Vorratslage benutzt werden konnten. Was ihr nicht sehen könnt, ne, übrigens, ich habe zu jedem Absatz ungefähr 3 Fußnoten. Ich kann das alles hier so belegen. Die moderne Variante wäre, den ganzen Scheiß in einen Tank zu sammeln und entweder im Hafen abzupumpen oder in sicheren Gefilden mit großem Druck aus dem U-Boot zu jagen. Das Druckproblem löst man dabei über ein ausgetüfteltes Pressluft- und Ventilsystem. So in etwa hat es beispielsweise die US Navy im Zweiten Weltkrieg gemacht. In ihrer Klasse S-U-Booten, so überliefert es die allwissende Internet-Enzyklopädie, soll die Bedienung der Toilette so kompliziert gewesen sein, dass man dafür fast einen Ingenieur benötigt haben soll. Ich sehe, ihr platzt gleich. Ich bin ungläubiges Staunen. Gibt's ein Studium dafür? Auch das ist eine sehr gute Vorlage. So. Es tut mir leid. Ich bin durchs Studium gerasselt. Wegen was denn? Drittversuch. Das Fach. Das war dieses Scheißfach. So, also ihr fast einen Ingenieur benötigt haben soll. Und dann war da noch das komplizierte Pumpen- und Ventilsystem auf U1206, für dessen Bedienung man tatsächlich einen eigens ausgebildeten Spezialisten an Bord haben musste. In einem Buch von Jochen Brennecke über deutsche U-Boote ist das wie folgt beschrieben. Im Prinzip funktioniert diese neue Einrichtung denkbar einfach. Unter dem üblichen Trichter wurde lediglich ein druckfester Kasten angebracht, der durch besondere Sperrschieber geöffnet, geschlossen und vor allem nach einem sinnreichen Verriegelungssystem mit Pressluft ausgedrückt werden kann, um den außenstehenden Unterwasserdruck in größeren Tiefen zu überwinden. Eigentlich überhaupt kein Problem, ne? Sinnreich. Andere Quellen beschreiben es als ein System aus Kammern und einer Druckschleuse und vielen Ventilen, die in der richtigen Reihenfolge betätigt werden müssen. Merkt euch das? Lag da ein Handbuch aus? Oder musste man das auswendig wissen? Kommt noch. Es gab tatsächlich, wie ich schon sagte, ausgebildete Spezialisten. Es gab aber auch diverse Handbücher. Und der Spezialist war da daneben und hat dich beraten. Ja, das Problem war beim Handbuch, die hatten es auf ein neues Papier gedruckt, das sich beim Kontakt mit Wasser... Denkfehler. So, ich sehe, ihr habt schon eine grobe Ahnung davon, was eventuell passieren könnte. So. Dieser vermeintlich große Durchbruch in Sachen Tiefseetoilette kam also mit einem Preis. Denn, Zitat, schon bei der Erprobung zeigte sich, dass nicht jeder Seemann damit fertig wird. Ich frage mich, wie genau das ausgesehen hat. So, bei der Erprobung haben wir festgestellt, es kann einfach nicht jeder spülen. Wenn du mal eine öffentliche Toilette gesehen hast. Lange im Bahnhof. Unter Schlitzkommando gibt es deshalb den Heizer Möbius, der eine anspruchsvolle Zusatzausbildung für die Bedienung des stillen Örtchens genossen hat. Schlitt jedoch entschied sich, an jedem Apriltag die Sache ohne professionelle Unterstützung durchzuziehen. Ein Draufgänger. Schließlich hat er ja das in höchst unverständlichem Marinedeutsch verfasste Scheißhausbedienungspapier gelesen. 2 sogar. Und der Krieg war eh schon verloren. Naja, 1945, ne, da war nicht mehr viel mit dem Krieg zu gewinnen. Also, ihr erinnert euch, L.I., ich gehe mal einen braunen Stern schießen. Der Satz ging weiter mit, lassen Sie den Möbius ruhig auf der Wache. Und auf Nachfrage vom L.I., ob er sich denn da auch sicher sei, antwortete er nur, L.I., sehe ich danach aus, als ob ich das Pulver nicht erfinden könnte. Das ist ein super Satz, um zu kacken zu gehen. Einfach so, sage ich jetzt immer, wenn ich im Büro dann mal so, hey, Leute, ich werde jetzt mal das Pulver erfinden. Ich frage mich, ob das die Origin-Story von Super Mario ist. Der Klempner. Ja, Klempner durchs Rohr, zack, plötzlich Mushroom Kingdom. Da ist vielleicht was dran. Darauf antwortet der Ellie, das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ich meinte nur, weil wir unsere WC-Akademiker dafür haben, das Ding nach der Benutzung zu bedienen. Also das Schöne, das Beruhigende ist, benutzen darf man es alleine, aber eben danach nicht, ihr wisst schon, bedienen. Ich nehme mal gerade einen Schluck. Redet ihr ruhig weiter. Traumjob. Sehe ich jetzt nicht so. Also ich stelle mir das vor allem in der Neuzeit vor, wo dann alles in E-Learnings gepackt wird. In Video-Learnings, schön. Ich frage mich auch, ob der Kack-Ingenieur dann quasi daneben steht. Die Frage ist eigentlich, ob er vielleicht der Einzige war an Bord, der die Prüfung bestanden hat. So, ob das Zwangsausbildung war und aber dann nur die Besten der Besten tatsächlich auch dann, hier ist Ihre Urkunde. Die Besten der Besten, Sir. Sie können spülen. Was mich tatsächlich auch interessieren würde, wenn ich noch ganz kurz, weil wann geht man denn so auf die Toilette? Morgens. Da ist der permanent dann daneben. Wenn dann 10 Matrosen hintereinander kacken. Nee, noch schön ist eigentlich, wenn man sich überlegt, oh, ja, wenn einer verletzt ist, dann müssen ja, keine Ahnung, 3 andere auch Torpedos abschießen können für den Notfall. Torpedos was, abschießen ist auch wenn, ein schöner Begriff. Ja, was, wenn der eine Typ krank oder verletzt ist? Wir können nicht starten. Jetzt ist halt die Frage, ne, wie wichtig ist so ein Heizer? Kann der den ganzen Tag auf dem Klo stehen, wenn da mal einer Durchfall hat? So, oder muss man tatsächlich auch ein bisschen heizen an so einem Schiff? So, jetzt weiß ich wieder zu wenig über U-Boote, ne? Aber vermutlich war das die Art, wie man das fortbewegt hat. Ja, keine Ahnung. Es gibt U-Boote. Reddit, ohne zu wissen, neulich gelesen, es gibt U-Boot-Klassen, die 30 Jahre unter Wasser bleiben können. Aber bitte fahren Sie fort. Wir halten fest, der leitende Ingenieur meldete zumindest Bedenken an. Aber was soll bei einem Schiss in läppischen 60 Metern Tiefe schon groß schief gehen? Schlitt machte es sich also auf dem Locus bequem. Liest mehrere 3 bis 4 Wochen alte Zeitungen, setzt einen Haufen in die Hightech-Turbo-Toilette und kriegt anschließend die Hebel und Ventile nicht so bedient, dass der Haufen druckbeschleunigt ins Meer entschwindet. Der LI hatte so etwas in der Art schon geahnt und, entgegen der anderslautenden Anweisung des Kommandanten, vorsorglich schon mal den ausgebildeten Spülfachmann Möbius herbeigerufen. Spülfachmann. Als der aber endlich auftaucht, hat Schlitt bereits alles nur Erdenkliche probiert, um seinen Schiss von Bord zu torpedieren. Vergeblich. Dann hat er nicht alles probiert. Nicht alles. Ich würde ja gerne noch weitere Fragen stellen. Ich bin so gespannt, dass es weitergeht. Möbius freilich weiß, welcher Hebel für die Öffnung der äußeren Ventile zuständig ist, was er jedoch übersehen hat. Das innere Ventil ist nicht geschlossen. Statt also. Aber in Award. Ich würde sagen, das ist aber. Spülen tut das dann ja mal. Ja, nur die Richtung. Und die Richtung. Mit Druck? Der Druck wird so, also, machen. Ich möchte nicht zu viel verraten. So. Statt also die ganze Schoße nach draußen zu buxieren, sorgt er mit einem gekonnten Griff dafür, dass der Inhalt des Kacketanks auf einer oberschenkeldicken Hochdruckmeereswelle ins Innere des Klokabuffs zurückgespielt wird. In 60 Metern Tiefe herrscht ein Wasserdruck von etwa 6 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das ist jetzt gar nicht mal so wahnsinnig viel. Ein Kercher zum Vergleich kann schon locker mal das 400-fache an Druck machen. Aber der Druck reicht locker, um jeglichen Versuch, entgegen der kacke Salzwasserwelle das äußere Ventil zu schließen, scheitern zu lassen. Ist das alles, was du dazu sagen möchtest? Betroffenes Schweigen. Ja, das ist, wenn so eine KSW reinkommt, so eine kacke Salzwasserwelle. KSW. Das eindringende Wasser lässt das U1206, Zitat, wie einen Stein nach unten sacken und schlussendlich sogar den Meeresboden touchieren. Aber so schnell geben die tollkühnen Unterseemänner natürlich nicht auf. Unterdessen ist schon ein braunes Licht statt Rotlicht, ist schon die Sondersignal für solche Fälle. Ja. Möbius wird immer wieder vom eindringenden Wasser zurückgedrängt. Mittlerweile liegt das Vehikel bei 100 Metern Tiefe. Der LI, der sich in der Geschichte ja bereits durch besondere Weitsicht hervorgetan hat, schaltet auch jetzt wieder schnell. Ohne einen Befehl abzuwarten, ordnete er an, das U-Boot in Seerohrtiefe zu bringen. In Seerohrtiefe. Ihr habt mich schon verstanden, ne? Seerohr. Seerohr. In Seerohrtiefe zu bringen. Sein Plan? Bei dem geringeren Wasserdruck knapp unter dem Meeresspiegel soll es doch möglich sein, das Ventil ein für alle Mal zu schließen. Cleverer Bursche. Der ist, also dieser LI ist mir tatsächlich sowas wie der heimliche Held in der Geschichte, wenn es denn sowas gibt wie einen Helden. Wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht. Doch es dringt immer mehr Wasser ins Innere von U-1206. Um schneller aufzutauchen, feuert die Mannschaft alle 16 Torpedos in den Rohren ab. Aber nicht den entscheidenden. So, jetzt kommt die dramatische Wendung. Dabei treffen sie Loch Ness. Als ob das noch nicht genug wäre. Derweil macht sich eine unangenehme Benommenheit in Schlitzkopf breit. Ihm wird schwindelig. Auch beobachtet er, wie seine Crewmitglieder anfangen zu husten, zu würgen und zu japsen. Er ist immerhin ein 27-jähriger Captain, ne, mit ordentlicher Erfahrung auf seinem ersten Ansatz. Er weiß sofort, was los ist. Mhm. Du auch? Naja, ist es nicht, wenn du als Taucher zu schnell hochsaust? Gute Theorie. Die Tiefseekrankheit, nennt man die so? Ja, das. Nein. Ein eklatanter Konstruktionsfehler zeigt hier sein hässliches Gesicht. Wer hätte beim Bau eines hypermodernen 00s auch ahnen können, dass Wasser durch den Locus ins Innere des U-Boots gelangen könnte? Die Konstrukteure von U-1206 jedenfalls nicht. Sonst hätten sie wohl kaum die Schiffsbatterien ziemlich direkt unter dem Scheißhaus angebracht. Man sitzt warm und bequem. Witzige Sache bei so einer Batterie. Kommt die darin enthaltene Säure mit Wasser in Kontakt, entsteht Chlorgas. Na super. So, wollt ihr einen kurzen Einschub zum Thema Chlorgas? Ist nicht so ganz gesund. Ich habe im Chemieunterricht mal direkt dran gerochen. Ich hab das ist im Ersten Weltkrieg als Kampfstoff eingesetzt worden. Sehr gut. Mein nächster Satz. Chlorgas, das ist das Zeug, mit dem im Ersten Weltkrieg die chemische Kriegsführung quasi erfunden wurde. Tada. Sehr gut. Dominik kriegt ein Sternchen für überbordendes Geschichtswissen. Aus Computerspiel. Der weiß schon viel zu viel. Zitat wasistwas.de. Bei der belgischen Stadt Ypern setzten deutsche Truppen schließlich Chlorgas ein. Es wurde aus Flaschen verströmt, nicht in Granaten abgeschossen. Im Ersten Weltkrieg standen sich die Soldaten noch in Schützengräben gegenüber. Weil das Chlorgas aber schwerer ist als Luft, wabert es in die französischen Stellungen und tötete dort etwa 5000 Menschen und verletzte rund 10.000. Chlorgas reizt die Atemwege sehr stark und greift die Lunge an, was schließlich zum Tod führt. Es gibt ein Was-ist-was über den Ersten Weltkrieg? Es gibt ein Was-ist-was über alles. Und was mich aber viel mehr gewundert hat, es gibt wasistwas.de. Denkt mal drüber nach. Und ich mache hier Podcasts, ich könnte auf wasistwas.de sein. So. Oder um es mal kurz zu sagen, Chlorgas will man nicht in seinem U-Boot haben. Nee, will man nicht. Sehe ich jetzt nicht in meinem Leben, Chlorgas. Der Kommandant ist sich des Ernstes der Lage bewusst. Anblasen, LI, anblasen! So, das ist der Befehl für Auftauchen. Ja. Raus aus dem Boot, egal was da oben los ist. Ihr erinnert euch vielleicht, als ich euch am Anfang erzählt habe, wir sind 1945. Es ist tatsächlich noch Krieg. Also taucht U-1206 überhastet durch die letzten Meter noch nach oben auf und mit letzter Kraft öffnet die Crew die Luke. Das Absauggebläse springt an und befördert das giftige Chlorgas nach draußen. Alle an Bord haben Schlitz-Toiletten-Missgriff überlebt. Noch. Da. So kurz vor der schottischen Küste bleibt ein deutsches U-Boot freilich nicht lange unbemerkt. Noch bevor die Mannschaft die Flugabwehrgeschütze besetzen kann, haben alliierte Bomber das Boot bereits unter Beschuss genommen. Zwar erleidet das U-1206 keinen direkten Treffer, yay! Der Bombenhagel geht aber so nahe runter, dass es sofort schwer beschädigt und tauchunklar gemacht wird. Ein Mann stirbt. Ja, das ist jetzt die Schweigesekunde für diesen einen Mann. Ist es Lee? Ist es Lee? Das ist doch der Held der Geschichte, der kann nicht so schnell sterben. Nein, der LI, tatsächlich ist das nicht überliefert, ob der LI jetzt dann noch, wir lesen mal weiter. Schlitt gibt auf. Alle Mann aus dem Boot. Das ist das Vernünftigste, was in der ganzen Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Gut, außer aufzutauchen, war auch eine ganz gute Idee. Ja, okay, er hat zwei gute Kommandos gegeben, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ich finde, der LI hat auch deutlich mehr Lob verdient als Schlitt. In Schlauchbooten rettet sich die Besatzung des U-1206 an die schottische Küste. Eines der Boote wird an die Steilküste gedrückt, wobei drei Crewmitglieder sterben. Die 46 anderen, Schlitt inklusive, werden gefangen genommen. Schlitt überlebt den Krieg, macht sich später als Landrat in Holstein einen Namen und stirbt fast genau 64 Jahre nach seiner folgenschweren Darmentleerung am 7. April 2009. Bitte sag mir, dass er einen Sanitärfachhandel öffnet. Schlitt und Söhne. Schlitt und Söhne. Oh shit, Herr Schlitt. So. War eine schöne Geschichte? Bisschen traurig. so deprimierend, aber ich weiß durchaus mehr als vorher. Es ist beängstigend, was man da auch tatsächlich so lernt. Ja. Wollt ihr noch mehr über die Herausforderungen erfahren, mit denen der moderne Personenverkehr in Sachen Abwasserentsorgung zu kämpfen hat? Das ist eine Fangfrage. Ja, man müsste jetzt die Gesichter sehen, so völlige Fassungslosigkeit. Ich dachte, es wäre vorbei. Willkommen beim Kacke-Pop-Pass. Poopcast. Vielen Dank, dass das Niveau auch mit eingeschaltet hat. Ja, du musst gleich in Folge 1 so mal die Latte richtig auflegen. Die Gestanksmarke so setzen. Wisst ihr beispielsweise, wie der Toiletteninhalt von Zügen entsorgt wird? Ja, früher mal einfach zwischen die Gleise. Meistens wird das Zeug in Tanks gesammelt und in Bahnhöfen dann leer gepumpt. Das war aber nicht immer so. Die 1920 erbaute Eisenbahnhochbrücke Hochdonn in Schleswig-Holstein ist mit gut 2 Kilometern Länge die viertlängste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Sie gelangte zu nationaler Berühmtheit, als das Oberlandesgericht Schleswig 1992 der Klage des Hochdonner Antiquitätenhändlers Dieter Schwon recht gab, der sich über seine doch ziemlich beschissene Wohnlage beschwert hatte. Die zur damaligen Zeit überwiegend mit Plumpsklos ausgestatteten Eisenbahnwaggons bescherten ihm selbst bei schönstem Sommerwetter hin und wieder unangenehmen Niederschlag. Das Flensburger Tagblatt, das ist mein Favorite, das Flensburger Tagblatt nennt Schwon einen wahrhaft betroffenen Bürger. Von wie vielen Metern sprechen wir denn hier? Also aus wie vielen Metern ist die Kacke auf ihn runtergefallen? Nein, das kann jetzt so hoch nicht sein, weil die muss ja erstmal. Wir sprechen hier nicht von World Trade Center. Nein. Hunderte also Meter und es kommt noch ein bisschen was an, sondern Flatsch. Genau, das ist eine Brücke hier über so ein bisschen Wasser. Also du musst natürlich eine gewisse Höhe erreichen und da stehen auch Häuser drunter. Ja. Aber ich schätze jetzt mal vielleicht so 20 Meter, 30 Meter. Aber wenn so ein Stahlarbeiter quasi einen abseilt, dann ist sein Tag versaut. Das kann schon mal ziemlich ins Auge gehen, würde ich sagen. Mein Gott, ich bin blind. Auch wenige Kilometer weiter in Osterrönfeld sah die Lage nicht besser aus. Zitat Elfriede Pahl. Wenn hier jemand herzieht, dann weiß er, worauf er sich einlässt. Weiter berichtet sie von lustig tanzenden Toilettenpapierfahnen, die von der Brücke niedergingen. Wenn das Papier nicht schon, naja, gebraucht wäre, könnte direkt etwas Karnevalsstimmung entstehen. Also ist dein Umzug, ist Karneval. Ja, mein Sohn. Das war nicht in der Schweiz, das war so in... Ja, der ist ja Tourist. Ach so. Das ist ein Tourist. Ja. Na, ich also, Tourist. Ich sehe schon, aber die Elfriede hat es wenigstens mit Humor genommen. Eine würdevolle Frau. Die multimediale Berichterstattung erreichte ihren Höhepunkt, als Margarete Schreinemagers das Thema in ihrer Sendung aufgriff. Schwon ließ sich bei dem TV-Termin zwar von seinem Anwalt vertreten, später aber, kurz vor dem Prozess, gab er sich öffentlich kampfeslustig. Zitat, jetzt geht's los, jetzt machen wir ernst. Und über die bei der Bundesbahn sagte er, die seien arrogante, sture Hunde und für die Mercedes S-Klasse machen sie extra Autozüge breit und hier scheißen sie einem praktisch über den Kopf weg. Also ich, Moment, ganz kurz zur Einordnung. Das spielt quasi noch 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Schreinemarkers ist wenn Margarete Schreinemarkers am Start ist. Es wurde 1992 die Klage verhandelt. Der Klage recht gegeben. Ja, es ist ja wahnsinnig. Ja, aber ich kenne tatsächlich auch noch in Zügen, dass da steht, nicht gehen, wenn du im Bahnhof bist. Das Gericht verurteilte die Bahn schlussendlich dazu, innerhalb von 5 Jahren auf geschlossene Toilettensysteme umzurüsten. Nach Ablauf der Gnadenfrist im Jahr 2000 waren aber längst noch nicht alle Züge umgebaut. Und so mussten... Aber ein Mann hat gehofft, dass es lang weiter so bleibt. Das war der örtliche Regenschirmverkäufer. Macht den Umsatz seines Lebens. Ihr müsst euch aber auch mal vorstellen, dass es könnte auch durchaus sein, dass Schlitt noch mit einem dieser Züge gefahren ist. 2000? Mm. So, nur um das Zeit, das war mein Leben. Um das zeitlich mal einzuordnen. Also im Jahr 2000 waren längst nicht alle Züge umgerüstet und so mussten Schaffner dafür sorgen, dass während der Überfahrt über den genannte Hochbrücke niemand auf dem Töpfchen saß. Entschuldigen Sie, koten Sie? Das war noch so ein richtiger... Koten Sie etwa? Ich habe gestern gesagt, koten Sie nicht. So ein richtiger Scheißjob. Ein Glück, dass wir uns seitdem schon ordentlich weiterentwickelt haben. Stand März 2016 gibt es nur noch läppische rund 200 Regionalzüge, die mit Plumpsklos ausgestattet durch die Republik dümpeln. Ach, schön. Schön, oder? Sind fast keine mehr, quasi. Ja, ich hoffe, dass die ja nicht irgendwo fix eingesetzt sind, wo man sich mal drauf einstellt, sondern dass die so völlig zufällig in Deutschland in der Gegend rumwechseln, dass du nie sicher sein kannst, dass nicht doch mal ein bisschen was passiert. Ja. Ich finde es bemerkenswert. Aber man weiß, weißt du, wo die fahren? Gibt es da Liebhaber-Website? Falls tatsächlich irgendjemand außer uns das hören sollte, das wäre mal tatsächlich eine interessante Information, die man mal so nachgoogeln könnte. Es gibt doch so Fußballstadien-Hopper und Achterbahn-Hopper, Menschen, die quasi alle mit dem... Plumsklo-Spotter. So geil. Plumsklo-Spotter. Plumsklo-Spotter. Das ist schwierig. Das ist ein Hobby. Ja. Ja, aber vielleicht wären so, es war doch mal in den so 80er, 90er Jahren, war das total in, Züge zu fotografieren. Das heißt, auch in andere Länder zu reisen und da zu fotografieren, wie ein Zug vorbeifährt. Dass du sagst, oh, von dem Modell habe ich schon ein Foto hier. Und vielleicht wäre es ja ein dezidiertes Ziel, nur Züge zu fotografieren, die so Plumpsklos haben. Du weißt, ich glaube dir alles, aber irgendwie kann ich mir nicht glauben, dass das jemals in war. So, reicht's euch schon? Nein. Nein. Komm, das Niveau ist noch zu hoch. Von deiner Scheiße kann ich nicht. Sehr schön. Habt ihr schon mal von Blue Eyes gehört? Ich kenne einen Song von Frank Sinatra. Wenn es da jetzt um Scheißen geht, dann... In Flugzeugen. Bin ich echt in Flugzeugen ist es technisch, und das finde ich eigentlich ganz gut, nicht möglich, Toiletten während des Flugs einfach auszuleeren. Durchatmen. Aber... Und das finde ich jetzt weniger gut. Es kommt trotzdem immer wieder zu Lecks, bei denen eine Mischung aus chemischen Desinfektionsmitteln und Fäkalien über Bord gehen. Das Zeug sickert langsam aus dem Flugzeug, friert in einem großen blauen Klumpen am Rumpf fest und löst sich dann, wenn das Flugzeug schnell sinkt und der Rumpf sich dabei erhitzt. Ist es ein Flugzeug? Nein. Ist es ein Vogel? Nein, es ist Blue Eyes. Der Fachbegriff dafür lautet, Dankeschön, Blue Eyes. Zwischen 1979 und 2003 gab es allein in den Vereinigten Staaten 27 dokumentierte Fälle von Blue-Eyes-Niederschlägen. Wie viele Verletzte? Dazu kommen wir. Das habe ich jetzt nicht so detailliert aufgestellt. Aber ich habe noch ein paar. Ich habe vielleicht noch. Mann ist leider tot. Wollen Sie wirklich wissen, woran er gestorben ist, oder wollen Sie ihn in Erinnerung behalten als guten Mann? In London wurde im Jahr 1971 das Dach der Essex Street Chapel in Kensington so schwer durch blauen Niederschlag beschädigt, dass das ohnehin schon renovierungsbedürftige Gebäude komplett abgerissen werden musste. Im Jahr 2011 demolierte ein Eisklumpen in der Größe einer Orange das Dach eines Einfamilienhauses im nordrhein-westfälischen Ratingen-Hösel. Dafür habe ich leider keine Quelle gefunden, aber... Es steht so im Internet. Ich glaube es jetzt. Kein Mensch erfindet irgendwas, was Ratingen-Hösel in sich trägt. Die Amerikanerin Christy Rogie sagte 2015 in einem Interview zu Fox News: Es war braun, es war überall, es ist an allem kleben geblieben. Jacintas Geburtstagsparty wurde sehr schnell ziemlich beschissen, als ein Flugzeug über uns eine riesige Menge Fäkalien abließ, die sich dann über unseren Hinterhof verteilten. Zum Glück waren wir gerade mit dem Kuchen fertig. Aber schön finde ich auch, es ist braun, es ist überall. Sie kommen aus dem Weltall. Space-Nazis. Jetzt im Kino. Die Kleine hat echt einen Sinn für Dramaturgie. So, ihr Interview war direkt hier. Wahnsinn. Ein Bildartikel aus dem Jahr 2012 titelt Urinbombenalarm über Deutschland. Darin erzählt die 59-jährige Frau Erika Keil aus, Achtung, Nürnberg. Oh. Ich saß entspannt in unserem Wohnzimmer. Plötzlich gab es einen riesigen Knall. Ich dachte, unser Dach kommt runter. Gott sei Dank waren wir alle gerade drin. Es war nur mein Mann, der umgefallen ist. Also in Nürnberg finde ich, die Einschläge kommen wirklich näher so jetzt. Mhm. Ja. Doch selbst wenn in so einem Flugzeug alles dicht ist, kann Kacken an Bord eines Flugzeugs unvorhersehbare Risiken bergen. Wie die Daily Mail im März 2015 berichtet, hat ein unbekannter Passagier auf dem Flug von London nach Dubai einen derart widerlichen Haufen in die Bordtoilette gesetzt, dass Chlorgas freigesetzt wurde, dass die Maschine nach 30 Minuten in der Luft umkehren musste. Oh. Respekt vor dieser Person. Also, das ist echt eine Leistung. Und ich finde es echt schade, dass es ein nach wie vor unbekannter Passagier war. Ich würde dem gerne mal die Hand schütteln. Aus weiter Ferne zuwinken. So. Nee, Handschütteln nicht. Nee. Zitat Daily Mail. Die Crew in der Kabine war nicht in der Lage, das Problem zu beheben. Der Gestank wurde schlimmer und schlimmer und war für die Passagiere in der Nähe nicht auszuhalten. Das zwang die Maschine, auf Höhe von Brüssel umzukehren und schlussendlich wieder in Heathrow zu landen. Da bist du halt der ultimative Held bei deinen ganzen männlichen Kumpels. Ich schaue jetzt mal vor, was ich heute gemacht habe. Das ist das Männlichste, was ich jemals gehört habe. Wolltest du nicht nach Dubai fliegen? Ja. Also, das ist vor allem die einzige Story, die ich tatsächlich vorher kannte, und ich habe den Artikel ungelogen schon 10-mal weiterverteilt. Das ist einer meiner Lieblingsartikel. Vermutlich kam ich deswegen auch drauf. So, der ist mir irgendwann begegnet, das war auf Weiß tatsächlich, ja. Deswegen. Ich wünsche auch so sehr, dass diese Geschichte einfach wahr ist. Es gibt einen Stadtrat aus irgendeinem Londoner Vorort, glaube ich, der mit an Bord der Maschine war und dann ein Interview gegeben hat. Ich glaube fest daran, dass die Geschichte wahr ist. Es wäre auch schön, wenn es eine Kurzdokumentation gäbe und alle, die quasi auf dem Flug waren, wie so Überlebende dargestellt werden. So ganz dramatisch. Ich kann nicht mehr sehen. Hallo Schlange, ich kann nicht mehr schlafen. Nicht mehr auf die Toilette gehen. Es ist einfach so viel. Sie brauchen nicht mehr reden, das ist in Ordnung. Sie sind in Sicherheit. Streichel. Aber was ich mich frage bei der Sache, ist, fallen nicht genau für solche Dinge auch diese Sauerstoffmasken von der Decke? Ich frage mich vor allen Dingen auch, wie es, also jetzt gehen wir vielleicht in die Details und wir sollten uns an der Stelle nicht aufhalten, aber wie kann denn der Gestank immer schlimmer und schlimmer werden? Oder ich glaube, wenn sich das mal so festsetzt und dann in den Vorhängen so heißt und im Teppich und in den Jacken und in das. Überleg mal, wenn der Typ mal irgendwo ein Date hat, also wegen mir, ne? Da musst du schon mal ein Flugzeug landen. Oh, hast du so gesundheitlich? Nee. Rat nochmal. Da gibt es sicherlich auch irgendeinen Begriff dafür, sowas wie Mile High Club. So, einen habe ich noch. Zitat news.de. Während man sich über den Fäkalienregen aus Flugzeugen eher nicht freut, starren wir bei anderem staunend an den Himmel. Körperausscheidungen von Astronauten entfalten ihre volle Pracht nämlich erst am Nachthimmel. Angesammelte Fäkalien in der Raumstation ISS werden nämlich ab und an in die Weiten des Alls entlassen. In der Erdatmosphäre verglühen diese dann als leuchtende Sternschnuppen. Scheiße bringt also doch Glück. Das Schöne finde ich, wenn du da oben sitzt und dir denkst, ihr könnt mich alle mal, ich scheiße auf euch. Ich kacke euch auf den Kopf. Und alle unten, oh, es leuchtet. Ich stelle mir gerade halt vor allen Dingen dieses typische Liebespaar vor in ihrem Cabrio auf irgendeinem Knutschhügel. Die Sternschnuppen bewundern. Mega, mega romantisch. Schnitt ISS, der Russe hockt da, seit einen ab, denkt sich, holla die Waldfee, nächstes Mal nicht die Bohnen. Würde ich jetzt in dem Flugzeug sitzen, ich würde rumdrehen. So. Es ist blöd als ISS, ne? Ja. Ich dreh um. Die internationale Raumstation musste evakuiert werden. Jetzt könnte ich euch noch von einigen anderen verdauungsbezogenen Weltraumthemen erzählen. Zum Beispiel von der NASA Space Poop Challenge. Ich kann euch erzählen, warum russische Astronauten in einen Busreifen pinkeln, bevor sie ins All aufbrechen. Ich kann euch erzählen die Geschichte, als sich Alan Shepard, der erste Amerikaner im Weltall, auf einem 15-Minuten-Flug total einnässte. Oder wie Astronaut Gordon Cooper beinahe in der Atmosphäre verglüht wäre, weil sein Urinbeutel defekt war. Und dass Pippi in seinem Anzug die Elektronik beschädigt hatte. Aber ich glaube, wir haben einfach genug. Wie würde los? Oh, Menno. Hättet ihr das jetzt wirklich alles noch hören wollen? Nein, ich hab's ja jetzt quasi erzählt. So, alles, was ich jetzt noch auf meinem Zettel hier stehen habe, ist ein Link zu einer Seite, auf der man ganz viele Synonyme für Kacken findet. Das war sehr inspirierend. Ja, ist die Domain. Da stehen echt tolle Dinge drin. Und dann kann ich noch hinzufügen, dass es ein Kacke-Quartett gibt. Ein Kacke-Quartett. Ja, so mit verschiedenen Eigenschaften und dann so ein bisschen wie früher mit den so Autos. Oh, ich habe mehr PS. Oh, und, ich habe sowas. Es ist mehr dicht, nicht ganz so dicht. Genau. Mit genau, Bröckchen, so Menge, ohne. Geruch. Oh, schön. Wie viele gibt Karten? Und lustigen Abbildungen, bitte. Wie viele verschiedene Karten gibt es? Das müssen dann 64 sein. Was, 64? Oder? Quartett sind 64 Karten. Kannst du bei den, die Eskimos haben doch irgendwie hier eine Trillion verschiedene Wörter für Schnee. Das ist doch ein urbaner Mythos. Ist es so? Aber es gibt doch mehr als 64 Arten von Kacke, oder? Also da kriege ich schon aus dem Stand 30 hin. Nee, aus dem Stand. Also im Sitzen. Aus dem Stand, im Sitzen, in der Hocke. So, ich hätte noch ein paar Vorschläge für einen Episodennamen. Die wunderbare Welt der Havarie. Oh shit, Herr Schlitt. Kommt, wir spülen Schiffe versenken. Spülen Schlitt, Schiffe versenken. Oder braune Suppe für die braune Truppe. Oh Gott. Ihr dürft euch einen aussuchen. Ich bin raus. Ich hab meine Arbeit hiermit erledigt. Ja. Also ich fand die Episode scheiße. Ist ein guter Titel. Ja doch. Ich fand die Episode scheiße. Es war echt richtig, richtig schlecht. So, wollen wir noch jemanden grüßen? Den zum Beispiel, der uns die ganze Schose eingebrockt hat. Warst das nicht du? Nein. Wir haben uns ja, es gibt ja eine Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Also, wir drei. So, in der Konstellation, in der wir jetzt hier sitzen. Willst du die geschönte Fassung erzählen? Wie ist denn die nicht geschönte Fassung? Die passt dann wieder inhaltlich in die Folge heute rein, die ungeschönte Fassung. Vielleicht schalte ich auch einfach lieber auf diesen formschönen Ausknopf. Ja, das bietet mir auch die Gelegenheit, einen Schluck aus dieser wundervollen Flasche der Brauerei Ott zu machen. Danke, Jürgen, es war inspirierend. Bildend und irgendwie verstörend. Und das alles zugleich. Die perfekte Mischung. Ich sehe schon, keiner hat irgendwie so einen intelligenten Spruch zum Ende raus. So, vielleicht müssen wir wirklich einfach aufhören. Vielen Dank fürs Zuhören und immer dran denken, shit happens everywhere. Und immer schön abwischen.